Bayern 2 präsentiert Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. We heard a big bang and then we saw smoke coming out and everybody started running out and we saw the plane on the other side of the building and there was smoke everywhere and people were jumping out the windows. 9/11. Den Anschlägen des 11. September 2001 folgen nicht allein Kriege in Afghanistan und im Irak. In den USA, in allen europäischen Ländern und in vielen Staaten weltweit werden bestehende Sicherheitsgesetze eilig verschärft und neue Gesetze erlassen. Deutschland macht da keine Ausnahme. Der damalige Bundesinnenminister Otto Schily lässt verlauten: Wir haben einen Gegner, der sich im Dunkeln bewegt. Wir wissen nicht genau, wo er sich befindet. Er ist ein vielfältiges Netzwerk. Aber umso wichtiger ist die Aufklärung. Das ist unser wichtigstes Anliegen im Moment, dass wir mit Verfassungsschutz, mit der Polizei, mit dem Bundesnachrichtendienst, mit den befreundeten Diensten den potenziellen Tätern auf die Spur kommen. Und da haben wir durchaus Erkenntnis zu gewinnen. Da ist zunächst der Otto-Katalog. Die meisten Vorschläge des deutschen Innenministers Schily münden später in die beiden sogenannten Otto-Pakete. Polizei und Geheimdienste erhalten mehr Geld und mehr Befugnisse. Das Strafgesetzbuch wird durch einen neuen Paragraphen 129b ergänzt, damit auch die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung verfolgt und bestraft werden kann. Das Ausländerrecht wird insgesamt schärfer gefasst. Die Bundespolizei darf Sky-Marshals, spezielle Sicherheitsbeamte, in Passagierflugzeuge setzen. Und das Religionsprivileg wird aus dem Vereinsrecht entfernt, damit die Behörden Hasspredigern leichter das Handwerk legen können. Dennoch, jeder möglichen Gefahr lässt sich damit nicht begegnen. Yusuf Mohamed El-Hadj Dib kommt aus der Unterführung des Kölner Hauptbahnhofs. Dann betritt er den Bahnsteig, der zwischen den Gleisen 2 und 3 liegt. Der junge Libanese trägt ein Fußballtrikot der deutschen Nationalmannschaft mit der Rückennummer 13. Er ist offenbar Ballack-Fan. El-Hadj Dib hat einen Rucksack und einen schweren Rollkoffer dabei, den er hinter sich herzieht. Dann setzt er sich auf eine Bank, isst einen Schokoriegel, trinkt etwas und wartet auf den Regionalzug Richtung Koblenz. Nicht alle Sicherheitsgesetze, die die rot-grüne Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder auf den Weg gebracht hat, konnten auch in Kraft treten. Das Luftsicherheitsgesetz ist das wohl bekannteste Beispiel. Es wurde im Sommer 2004 mit den Stimmen der Koalition verabschiedet. 1,5 Jahre zuvor hatte ein geistig verwirrter Mann ein Kleinflugzeug in seine Gewalt gebracht. Während des Irrflugs über Frankfurt drohte er damit, die Maschine in einen Büroturm zu steuern. Man dachte an den 11. September. Was würde passieren, wenn Entführer wieder eine vollbesetzte Maschine in ihre Gewalt brächten, diesmal über Deutschland, um das Flugzeug über einem Stadion, einer Stadt oder einer Industrieanlage abstürzen zu lassen? Das Luftsicherheitsgesetz der Regierung Schröder sollte Piloten der Bundeswehr dazu ermächtigen, diese Flugzeuge abzuschießen. Bundespräsident Horst Köhler unterzeichnete es, allerdings mit Bedenken. Schließlich landete das Gesetz in Karlsruhe und damit standen die Verfassungsrichter vor einer besonders schwierigen Frage. Darf der Staat Leben gegen Leben abwägen und hierbei selbst unschuldige Menschen töten, um andere Menschen zu retten? Gemeinsam mit seinen Kollegen hat Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier entschieden, dass dieses Gesetz mit dem Grundgesetz nicht in Einklang steht. Für Verteidigungsminister Franz Josef Jung kann das trotzdem nicht das Ende der Diskussion sein. Er forderte im Sommer 2007 eine Grundgesetzänderung, um den Abschuss von entführten Flugzeugen im Notfall doch noch zu erlauben. Fast zeitgleich dachte Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble in verschiedenen Interviews über alle möglichen Szenarien nach, die angeblich neue Gesetze oder eben Grundgesetzänderungen erfordern. Vom Einsatz der Bundeswehr im inländischen Katastrophenfall bis hin zur gezielten Tötung von mutmaßlichen Terroristen in Deutschland, wenn sie andere Menschen bedrohen. Als der Regionalzug pünktlich in den Kölner Hauptbahnhof einfährt, steigt Yusuf Mohamed El-Hadj Dib in einen der Waggons in der Mitte ein. Schon an einer der nächsten Stationen steigt der Libanese aber wieder aus und lässt seinen Koffer zurück. Darin tickt ein Wecker vor sich hin, bis der Zündmechanismus um 14:30 Uhr, kurz vor dem Hauptbahnhof Koblenz, einen Funken auslöst, der die Gasflasche zur Explosion bringen soll. Doch es geschieht nichts. Und keiner der Reisenden hat irgendetwas bemerkt. Schließlich fällt dem Schaffner der herrenlose Rollkoffer auf. Er bringt ihn zum Fundbüro. Auch ein zweiter Sprengsatz im Zug nach Dortmund fliegt nicht in die Luft. Youssef Mohamed El-Hadj Dib und der zweite Kofferbomber Jihad Hamad ahnen davon womöglich nichts. Sie sind schon auf dem Weg in ihre libanesische Heimat. Otto Schily hat nicht nur neue Sicherheitsgesetze auf den Weg gebracht, sondern auch wichtige Veränderungen der Sicherheitsarchitektur, oftmals zusammen mit den Bundesländern. Vor 4 Jahren nahm das gemeinsame Terrorabwehrzentrum in Berlin seine Arbeit auf. Ich habe die Einrichtung des Terrorabwehrzentrums veranlasst, um eine Stärkung der Analysekapazitäten der Sicherheitsbehörden zu erreichen, die uns auch operativ noch schlagkräftiger machen wird. An die 40 Behörden sind dort vertreten. Bundesbehörden wie Zoll, Bundesanwaltschaft, Bundeskriminalamt, Bundesnachrichtendienst, Bundespolizei und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Daneben arbeiten dort auch Vertreter der Landeskriminalämter und der Landesbehörden für Verfassungsschutz. Es handelt sich um keine neue Behörde, sondern eher um eine Kopfstelle, die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen koordinieren soll, wo alle Informationen zusammenlaufen. Kritiker sagen, dass das Trennungsgebot bei der Zusammenarbeit von Polizei und Geheimdiensten aufgehoben sei. Um solchen Vorwürfen zu begegnen, arbeiten Geheimdienstleute und Polizisten in Berlin-Treptow in unterschiedlichen Gebäuden. Aber sie benutzen eine gemeinsame Terroristendatei. Innenminister Schäuble hatte sie lange gefordert. Wir brauchen diese Antiterror-Datei dringend, um den Informationsaustausch unserer Sicherheitsbehörden angemessen und zeitgemäß unterstützen zu können. Die meisten Landeskriminalämter verfügen inzwischen über Befugnisse, die früher Geheimdiensten vorbehalten waren. Gefahrenabwehr im Bereich Terrorismus. Es ist also zur Aufgabe der Polizei geworden, schon weit im Vorfeld einer möglichen Tat zu agieren. Sie konzentriert sich dabei auch auf sogenannte Gefährder, auf Menschen, die noch keine Tat begangen haben, die nicht verurteilt worden sind, denen die Polizei aber Terrorakte zutraut. Die Unschuldsvermutung spielt hier keine große Rolle mehr. Das BKA-Gesetz soll den Polizisten des Bundeskriminalamts ganz ähnliche Befugnisse wie den Länderpolizeien einräumen. Lauschangriff, Spähangriff, Telefonabhörmaßnahmen. Und auch die sogenannte Online-Durchsuchung gehört dazu. Also das unbemerkte Ausspähen von Computern verdächtiger Terroristen. Schäuble hatte das zunächst verboten, weil er glaubt, dass das ohne gesetzliche Grundlage nicht geht. Das BKA-Gesetz versuchte der Innenminister aber mit Hochdruck durchzusetzen. Wir haben neue technische Entwicklungen. Online-Durchsuchung ist ja die Folge einer technischen Entwicklung. Und wir müssen darauf natürlich in der Kriminalitätsbekämpfung, in der Gewährleistung von Sicherheit reagieren. Das machen wir nicht mit Schnellschüssen, aber wir machen es zügig und entschlossen. Das Bundesverfassungsgericht hat der Online-Durchsuchung allerdings enge Grenzen gesetzt. Es ist ein konkreter Verdacht nötig, damit Ermittler Inhalte von Computern Verdächtiger heimlich unter die Lupe nehmen können. Und das umstrittene Vorratsdatengesetz zur Speicherung von E-Mail, Internet, Handy und Festnetzverbindungsdaten ist zwar Anfang des Jahres in Kraft getreten, doch in einer vorläufigen Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht auch hier die Anwendungsmöglichkeiten eingeschränkt. Eine endgültige Entscheidung bleibt abzuwarten. Bei der Fahndung nach den Kofferbombern arbeiten die Ermittler vor allem mit klassischen Methoden. Wo wurden die Gasflaschen gekauft? Wo die Wecker? Beutel mit Speisestärke, die die Polizei auch fand, gaben Hinweise in Richtung Libanon. Auch die Einwahl von Handys an den Funkzellen der Bahnhöfe wird geprüft, um so auf die Besitzer und damit auf die Verdächtigen zu kommen. Entscheidend ist aber etwas anderes: die Auswertung der Videoaufnahmen auf dem Kölner Hauptbahnhof. Das BKA veröffentlicht sie, um nach den Tatverdächtigen zu fahnden. Dass die neuen Befugnisse der Dienste des BKA und der anderen deutschen Polizeikräfte im Fall der Kofferbomber kaum weitergeholfen hätten, beweist noch lange nicht, dass sie überflüssig sind. Dennoch, die neuen Sicherheitsgesetze wurden mit schweren Eingriffen in die Grundrechte erkauft. Das Bundeskriminalamt hat Sprengversuche durchgeführt, um herauszufinden, welche Wirkung die beiden Explosionen der Gasflaschen gehabt hätten, wenn sie in den Zügen tatsächlich hochgegangen wären. 8 Meter hohe Stichflammen. Im Bruchteil eines Augenblicks hätten sich Feuerbälle durch die Waggons der Vorortzüge gewälzt. Die Abteilwände wären von Splittern zerfetzt worden und wohl auch viele Reisende. Ursprünglich hatten die Kofferbomber andere Ziele im Visier. Davon sind die Ermittler überzeugt. Angeblich wollten sie während der Fußball-Weltmeisterschaft Sprengsätze hochgehen lassen. Youssef Mohamed El-Hadj Dib und Jihad Hamad wurde aber schnell klar, dass das aussichtslos gewesen wäre, angesichts der umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen in den WM-Stadien.